Det är Shafar. Belenka, alla andra i den hajjan. Okej? Du måste Allah Azza wa Jal och då ska Allah Subhanahu wa Ta'ala ens som alla andra är det här vi såg. Den är inte frågan, varför gör de ganska människor? Men jag säger Allah. Wenn ich dir sage, werde ich die Sonne aufgehen und die Sonne untergehen, dann wirst du mir sagen, Allah, sag oder nicht. So, wenn jemand kommt und sagt, mein Sheikh bringt den Mond am Abend und die Sonne am Tag. Was hat er hier begangen? Er hat Schirk in welcher Kategorie? In der Rububiyya. Er hat Allah was beigesetzt in Bezug auf dessen? Ha? Es gibt welche, habe ich gelesen, so irregeleitete Sekten, die behaupten, dass sie die Winde bringen. Wer sowas glaubt, ist ein Muschrik. Ein Muschrik an allererster Stelle in Bezug auf das Tauhid al-Rububiyya, an allererster Stelle. Weil wir darüber gesprochen haben. Das Tauhid al-Uluhiyya oder das Tauhid al-Ibada. Oder auch sagt man das Tauhid al-Amali. Ja, es gibt so verschiedene Namen. Das ist der Tauhid in Bezug auf deine Taten. Wenn du betest, wenn du fastest, wenn du spendest, egal welche Ibadah du machst, du musst sie direkt an Allah Azza wa Jal verrichten. Okay? Du darfst nicht eine Ibadah einem anderen auf Allah Subhanahu wa Ta'ala widmen. Wenn du das machst, was hast du begangen? Nein. Schirk in der Uluhiyya. Und sein Schokum ist? Kafir Muslim. Ja? Zum Beispiel jemand schlachtet für Ahmad, den Toten. Oder er geht und sagt, ja Fulan, ja Abdul so und so, gib mir Kinder. Ja, er ist Muschrik. Oder er geht zu seinem Grab und macht Sujud. Das ist ein Schock. Es ist Muschrik. Auf den Hochschulen gibt es keine Entschuldigung. Wenn es wissen oder unwissend macht. Es muss es. In Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs, dass du zum Beispiel sagst, meine Hand oder die Hand vom Sheikh so und so ist genauso wie die Hand von Allah. Versteht ihr, was ich meine? Mohim, gehen wir weiter in Inshallah und Ta'ala. At-Tawhid haben wir erklärt. Und wir müssen noch eine Sache wissen. Der Islam kam, um fünf Sachen zu schützen. Die fünf notwendigen Sachen. Das erste ist der Schutz des Dien. Der Schutz des Dien. Zweitens, der Schutz in Bezug auf die Seele der Person oder in Bezug auf den Menschen selbst. Ja? Und die dritte ist der Schutz des Verstandes. Und die vierte ist, wer weiß das von euch? Na, du warst zuerst. Ayo, mashallah. Das Bewahren des Vermögens und des Schönsten. Denk nach. Ayo, nein. Und, yani, die Ehre und die Nachkommenschaft. Diese fünf Sachen schützt der Dien. Wohin? Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, Barakallahu fikum. Ich will nochmal kurz auf die Fundamente der Ridda eingehen. Ich habe gesagt, das sind drei Sachen. Was? Welche sind sie? Na? Nein, nein, die Abtrünnigkeit. Die Fundamente der Abtrünnigkeit sind der Glaube. Na ja, und? Und Aussage. Nein. Der Sheikh sagt auch hier, und Zweifel. Und Zweifel. Das hat aber etwas mit dem Herzen zu tun. Wie gesagt, nochmal kurz, was ist der Iman bei Al-Sunnah und bei Jama'ah? Wer kann mir den Iman bei Al-Sunnah und Jama'ah definieren? Na'am, du weißt, ich will nicht von dir. Ich will von ihm, von mir. Ja. Ja? Und ich will den Rest von dir haben. Er hat gesagt, der Iman ist Aussage, Glaube und Tat. Und? Nein, nein. Gibt es noch zwei Sachen, die ich möchte. Isa.

Diejenigen haben in der Akhira nicht außer das Feuer und ihre Taten oder das, was sie getan hat, wurde ungültig. Allah musta'an, möge Allah mich und euch dafür bewahren. Dann der Schirk in der Gehorsamkeit, wie der Bruder genannt hat, der Schirk in der Gehorsamkeit, das ist der dritte Akt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sie haben ja ihre Rabbiner und Mönche und Schriftgelehrten zu Erzad, yani zu Herrn ibn Allah genommen und den Messias, den Sohn von Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا Und ihnen wurde nicht anderes befohlen, außer einem Gott zu beten, anzubeten. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Es gibt kein Ilah außer Allah. Gepriesen und frei ist ja von dem, was sie ihm beigesetzt. Ein Sahabi, der in der Zeit noch Muschrik war, Adi ibn Hatim, er hatte diese Eier, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie rezitierte. Sie haben ihre Rabbiner und ihre Menschen oder Schriftgelehrten zu Götter, zu Herren neben Allah genommen. Als er diese Eier gehört hat, sagte er, Ya Rasulullah, wir haben unsere Gelehrten nicht angebetet. Wir haben unsere Gelehrten nicht angebetet. Dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam etwas Wichtiges gesagt. Er sagt, verbieten Sie denn nicht oder erklären nicht zu verboten, was Allah zu erlaubt erklärt hat? Und ihr erklärt das ebenfalls zu verboten. Und machen Sie nicht halal, was Allah haram gemacht hat? Und ihr erklärt es auch zu halal? فقلت بلى أزاد يا نعم هذا بمصر أزاد فتلك عبادته بس دي عبادة إينا دي عبادة ان شاء الله تغيث دي طواغيت عم بيدا إينا جن دي طواغيت انت شتكش والآخن دي أدوغان زانش كش دي حرام مخن بس الله حلال بمصر دي حلال مخن بس الله was Allah haram gemacht hat. Sie sind Muschrikin und diejenigen, die ihnen folgen, sind Muschrikin. Subhanallah. Und in einer Überlieferung von Hudhaifa in Bezug auf diese Eier sagt er, und sie haben sie nicht angebetet, jedoch haben sie ihnen gehorcht in der Sünde. Und in einer Überlieferung, wenn sie ihnen etwas halal gemacht haben, dann haben sie was? Das heißt halal gesehen. Und wenn sie etwas haram gemacht haben, dann haben sie es als haram angenommen. So sagt sie auch im Islam über sie, das sind jene, die ihre Schriftgelehrten und Menschen zu Herren genommen haben. Von der Hinsicht, dass sie ihnen gehorcht haben in etwas, was halal war, dass sie haram gemacht haben und etwas, was haram war, haben sie halal gemacht. Habt ihr verstanden? طيب. Die vierte Sache ist der Schirk in der Liebe. Allah sagt, und von den Menschen gibt es einige, die sich neben Allah subhanahu wa ta'ala seinesgleichen nehmen. Sie beten und anrufen ihn und so weiter. Und Allah sagt, und sie lieben sie, wie man Allah liebt oder heftiger. Sie lieben sie, wie man Allah liebt. Genauso wie man Allah liebt. Aber diejenigen, die glauben, lieben Allah heftiger. Sheikh al-Islam sagt in Majmu' al-Fatawa, jeder, der etwas liebt, wie Allah, ist Mushrik. Und genauso, der etwas liebt, mehr als Allah, ist Mushrik. Wer weiß noch, was ich gesagt habe, wie Al-Ilah definiert wird? Nein, mashallah, es ist Allah. Nein. Ja. Ja. Aber nur gehen wir nicht in Detail. Dass man ihn liebt, wie? Ja, man liebt ihn sich, genau. Und zweite, dass man ihn anbietet. Auf dass man ihn anbietet. Ja, nein. Derjenige, der etwas liebt wie Allah, ist ein Muschrik. Und derjenige, der etwas liebt mehr als Allah, ist noch ein schlimmerer Muschrik. Beide sind Muschrik. Und deswegen ist der Satz auch nicht erlaubt, wenn man sagt, ich liebe dich über alles. Kennt ihr diesen Satz? Das ist ein Satz des Schirks. Man muss aufpassen, was man da sagt. Man darf, ich sage euch eine Sache. Erste bei uns im Sinne ist so, Alhamdulillah, Allah an allererste Stelle liegt. Woher kommt man nach Allah an allererste Stelle? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und nach dem Gesandten Allah? Die Sahaba radiallahu alaihi wa sallam. Versteht ihr? Okay. Wer von euch weiß noch, was die drei Säulen sind in der Ibadah, wie wir Allah anbeten? Wer weiß das noch? MashaAllah, ich will aber die anderen hören. Nein, weißt du noch eine? Ich will von jedem nur eins. Du? Nein, nein, meine ich nicht. Also diese drei Säulen, dieses, wo ich gesagt habe, wie ein Vogel. Liebe? Okay. Okay, hat alle gesagt. Liebe, Hoffnung und Angst. Und was haben wir gesagt bei Liebe und Hoffnung und Angst? Die müssen stabil sein. Verstanden? Und der Kopf von allen ist was? Die Liebe. Okay. Alhamdulillah. Wir machen noch den zweiten, dann machen wir kurz Pause. Dann schauen wir weiter nicht drüber. Zweite ist eigentlich ein Teil vom ersten. Dass man sich, der Sheikh sagt, dass man zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala Fürsprecher, Vermittler nimmt, die anrufen oder auch die vertrauen oder als Fürsprecher nimmt, durch mein Körper mit Ijma. Das ist deutlich. Ja. Also wir haben gesagt, derjenige, der neben Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Schkart und genauso derjenige, der einen Vermittler zwischen sich und Allah nimmt. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich mache Dua zu dem Propheten, weil Prophet sallallahu alaihi wa sallam näher zu Allah ist. Was ist sein Schuh? Mushrik. Er geht zu ihm hin und sagt, ja Rasulullah, ich mache Fürsprache bei Allah für mich. Das ist erlaubt? Nicht. Oder er sagt, ja Rasulullah, ich bitte dich, dass du Allah bittest, dass er mich hinweist. Okay, jetzt haben die modernen Moscherkin, 2016. Der kommt und sagt, sie sagen, wir sind Moscherkin, aber wir sagen doch, ja Mohammed, hilf uns mit der Erlaubnis von Allah. Was ist das? Er ist Moscherkin. Allah sagt im Surat al-Zumar über die Moscherkin und wir dienten ihm nicht, außer dass sie uns Allah nennen. Sie haben sie als Vermittler neben Allah al-Zulzal gemacht und trotzdem ist ihre Schuld, dass sie Mushrikun sind. Weil wie gesagt, jeder, der eine Ibadah an einem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet, was dein Hukum ist, ist Mushrik. Was erlaubt von der Fürsprache? Kannst du dich noch erinnern? Nein? Zum Beispiel, yani, Ahmed hat Stress mit Fatima. Und Fatima ist die Schwester von Muhammad. Jetzt Ahmed, Muhammad leben beide. Fatima lebt. Ahmed geht zu Muhammad und sagt, leg Fürsprache bei deiner Schwester ein, sag ihr, dass wir uns vertragen und dass wir besser werden und so weiter. Ist diese Fürsprache das, was wir Muhammad machen? Warum darf er das machen? Erstens lebt und zweitens, weil er die Fähigkeit hat. Sagt und trägt. Jetzt kommt dieselbe Fall. Ahmed ist verheiratet mit Fatima. Fatima ist die Schwester von Muhammad. Muhammad liegt im Grab. Jetzt kommt, will Ahmed zum Grab von Muhammad und Muhammad bitten, dass er Fürsprache bei Allah, er Fürsprache bei ihr macht oder das ist Muslim, oder? Warum? Weil er hat nicht die Fähigkeit, er ist tot. Aber das ist die Sache. Nein. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك